Die Maya. Pyramiden in der neuen Welt. Halbinsel Yucatan, um 200 nach Christus. Die lange Kolonne der Träger kommt im Dickicht des Regenwaldes nur langsam voran. Schwer wiegen die Waren, die die Männer auf dem Rücken tragen. Das Gehen in der feuchten Hitze auf den schwer erkennbaren Pfaden ist beschwerlich. Manchmal gibt es kaum ein Durchkommen. An vielen Stellen ist der Weg überwuchert. Ranken, Blätter und Äste schlagen den Männern in die schweißüberströmten, von den Anstrengungen gezeichneten Gesichter. An der Küste und entlang der Flüsse sind sie besser vorangekommen. Aber auch dort war der Transport der Waren kräftezehrend. Immer wieder mussten sie ihre Fracht und die Kanus tragen. Bald aber haben sie es geschafft. Sie sind schon weit ins südliche Tiefland der Yucatan-Halbinsel vorgedrungen. Ihr Ziel ist Tikal, eine der größten Maya-Städte der klassischen Zeit. Auf dem Markt von Tikal wollen die Männer ihre Waren feilbieten. Salz von der Küste, Kakao, Keramiken, Schmuckstücke aus Jade und verschiedene andere Gebrauchsgegenstände und Lebensmittel. Tikal liegt im Zentrum des Siedlungsgebietes der Maya in den tropischen Regenwäldern Yucatans. Das Gebiet, das die Maya in der Zeit zwischen 200 und 900 nach Christus besiedeln, erstreckt sich im Norden von der Spitze der Halbinsel über die Tieflandgebiete und das sich daran anschließende Hochland bis zur Küste des Pazifischen Ozeans im Süden. Als Volk kann man die Maya nur schwer bezeichnen, denn es handelt sich um eine Vielzahl von Stämmen, die in voneinander unabhängigen, oftmals gar miteinander verfeindeten Stadtstaaten leben. Auch ihre Sprachen unterscheiden sich voneinander. Als die spanischen Konquistadoren zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Mittelamerika landen, verzeichnen sie 31 Maya-Sprachen. Ab 200 nach Christus wächst Tikal, heute im nördlichen Guatemala gelegen, schnell zum größten und bedeutendsten Maya-Zentrum heran. Die Ursprünge der Stadt aber reichen bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurück. Wie in anderen klassischen Maya-Städten, man denke nur an Palenque, Copan oder El Mirador, bestimmen auch in Tikal die großen steinernen Tempelpyramiden mit ihren scheinbar endlos gen Himmel ansteigenden Treppen das Stadtbild. Zusammen mit anderen wichtigen Gebäuden, die um sie herum auf stufenförmigen Terrassen gelegen sind, bilden sie den Tempelkomplex. In Großstädten wie Tikal gibt es mehrere solcher zeremonieller Zentren, die miteinander durch erhöht gebaute Straßen verbunden sind. Die Pyramiden dienen rituellen Zwecken. Zum Wohnen sind sie nicht geeignet. Dafür aber gibt es eigene Gebäude, einstöckige Bauten, die niedriger gelegen sind als die Tempel und über wesentlich mehr Räume verfügen. In ihrer Mitte ist meist ein weiträumiger Innenhof angelegt, der dafür sorgt, dass das ganze Haus mit Licht durchflutet ist. Hier lebt die adlige Elite der Maya-Stadt. Priester, königliche Beamte, Handwerker und Schreiber sowie die Familie des Herrschers. Die Wände der Häuser sind mit Stuck verziert und reich mit Szenen aus dem Alltag des Adels bemalt. Die Fresken vermitteln den Eindruck eines prunkvollen, üppigen Lebens, reich an Festgelagen, schönen Tänzerinnen, prächtiger Kleidung und anderen Statussymbolen. In einem besonders luxuriösen Gebäudekomplex lebt der Gottkönig, der Heilige Herr. Er wird wie ein Gott verehrt und steht an der Spitze der Maya-Hierarchie. Zusammen mit dem Erbadel regiert er den Stadtstaat. Der Adel bekleidet alle wesentlichen politischen und religiösen Ämter. Seine Tracht orientiert sich an der des Gottkönigs, mit ihren bunten, langen, feingewebten Bändern, dem turbanartigen Kopfgebinde, dem Ohr- und Brustschmuck aus Jade, Gold und Muschelschalen. Der Gottkönig ist jedoch noch viel prächtiger gekleidet. Außerdem sind ihm einige symbolhafte Gegenstände vorbehalten. Ein zweizipfliger Lendenschurz mit einem Gürtel, an dem Menschenhäupter und Beile befestigt sind, gehört ebenso zu seinen heiligen Insignien wie eine Maske aus Jade, die er bei offiziellen Anlässen trägt. Bei solchen Zeremonien sitzt oder steht er auf einer Thronmatte und hält einen Zeremonialstab, der in der Regel eine Schlange darstellt, in Händen. Zusätzlich umgibt er sich mit einigen Prunkwaffen. Der ganze Auftritt des Königs ist ein Abbild seiner Aufgaben. Er hält den Kontakt zur magischen Welt der Götter, beherrscht, verteidigt und vergrößert sein Reich, fördert den Handel und baut den Göttern prächtige Tempel, um ihnen die ganze Macht und Pracht seiner Stadt vor Augen zu führen. Neben Palästen und Tempeln lässt er auch gigantische Stelen errichten, sogenannte Baumsteine. Die Maya sehen in ihnen magische Bäume, die zusammen mit den Tempelpyramiden, den heiligen Bergen, eine heilige Landschaft bilden. Auf den Stelen präsentiert sich der Gottkönig selbst. Die Darstellungen zeigen, wie er mit den Göttern kommuniziert, ihnen opfert und seine Feinde unterjocht. Das Unterwerfen anderer Maya-Stämme spielt für den Gottkönig und seine Stadt eine große Rolle. Kriege gehören daher zum Alltag der Maya und dienen, wie in anderen antiken und frühmittelalterlichen Kulturen auch, dem Machterhalt und dem ökonomischen Aufstieg. In den Palästen der Gottkönige finden sich zahlreiche farbenfrohe Fresken. Auf diesen werden die Schlachten mit den prächtig geputzten Kriegern und vor allem die sich anschließende Siegeszeremonie, in deren Zentrum die Demütigung des besiegten Herrschers steht, eindrucksvoll in Szene gesetzt. Der siegreiche König kennt keine Gnade. Grob reißt er seinen unterlegenen Feind an den Haaren. All seine Kleidung, all seine Schmuckstücke und Insignien muss er ablegen. Sein Speer wird zerbrochen. Seine Hände und sein Gesicht sind blutüberströmt. Denn als Zeichen seiner Niederlage hat man ihm die Zähne und die Fingernägel herausgerissen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht liegt er im Staub zu Füßen des siegreichen Gottkönigs und fleht um Gnade. Auch den übrigen Kriegsgefangenen ergeht es nicht anders. Ihr Flehen ist vergebens. Die abgeschlagenen Köpfe am Fuße der Tempelpyramide zeigen ihr Schicksal. Sie werden im Verlauf der Siegeszeremonie den Göttern geopfert. Eine zentrale Rolle kommt bei diesem grausamen Ritus dem Ballspiel zu, das bereits um 1000 vor Christus die Olmeken, die erste amerikanische Hochkultur, zelebrierten. In Friedenszeiten wird zu Ehren des Gottes Kukulkan, der gefiederten Schlange, ein Kautschukball durch einen Steinring geschlagen. Für dieses Spektakel haben die Baumeister der Maya in den großen Zentren eigens Spielfelder errichten lassen. Während der Siegeszeremonie aber stößt man zu Bällen zusammengebundene Gefangene die Treppen der Tempelpyramiden hinab auf das Spielfeld. Die Chancen der Geschundenen, ein solches Ballspiel zu überleben, sind gering. Das Darbringen von Menschenopfern ist für die Maya eine religiöse Pflicht. Die Geopferten dienen den Göttern als Speise. Ohne ihr Blut, so der Glaube der Maya, werden die Götter krank und schwach und entziehen der Maya-Gemeinschaft ihren Schutz. Aber nicht immer verfahren die Herrscher mit ihren unterworfenen Feinden derart grausam. In der Regel werden die eroberte Stadt und ihr König in die Vasalität gezwungen. Fortan müssen hohe Tribute an den neuen Herrscher entrichtet werden, Jade, Kakaobohnen, wertvolles gewebtes Tuch und Keramiken. Ähnlich wie im europäischen Mittelalter versucht ein mächtiger König, dynastisch vorteilhafte Netze zu knüpfen, um sich der Loyalität möglichst vieler, meist kleinerer Stadtstaaten sicher sein zu können. Wie in jeder anderen, hierarchisch gegliederten Gesellschaft, sind auch die Maya-Eliten auf die Arbeitsleistung der einfachen Bevölkerung angewiesen, insbesondere der Bauern, die die Stadt mit Lebensmitteln versorgen. Sie leben in strohgedeckten Holzhütten, die über getrennte Bereiche zum Kochen und Wohnen verfügen. Geschlafen wird in Hängematten. Diese Häuser sind auf künstlich errichteten Hügeln um die Palast- und Tempelanlagen herum errichtet. Die Felder der Bauern liegen außerhalb der Stadt. Im Regenwald des Tieflandes bestellen sie kleine Parzellen, die sie zunächst roden und dann mehrere Jahre lang bewirtschaften. Danach lassen sie das Ackerland einige Zeit brach liegen, damit sich der Boden regenerieren kann. Im Bergland betreiben die Maya auch Terrassenanbau. Dazu legen sie quer über die Hänge verlaufende Steinreihen an, die die Terrassenfelder umgrenzen und stützen. Dem Adel gegenüber sind die Maya-Bauern zu Abgaben verpflichtet. Hat ein Bauer seinen Anteil abgeliefert, darf er über den Rest der Erträge frei verfügen. Neben Mais, der zu den Hauptnahrungsmitteln der Maya zählt, kultivieren sie Bohnen, Chilipfeffer, Avocados, Papayas, Süßkartoffeln und etliche andere Gemüse- und Obstpflanzen. Zusätzlich züchten die Maya die im Regenwald wild wachsende Kakaopflanze. Sie legen im Dschungel regelrechte Kakaogärten an. Da der Kakao bei vielen mittelamerikanischen Kulturen eine bedeutende Rolle als Opfergabe spielt, verhilft der Handel mit der begehrten Götterspeise den Maya-Städten zu beträchtlichem Wohlstand. Aber die Bauern betreiben nicht nur Ackerbau, sondern auch Fischfang und gehen auf die Jagd. Vor allem Rehe, Hirsche, Brüll- und Klammeraffen gelten als Delikatessen. Der Schwachpunkt der Landwirtschaft in Mittelamerika ist, genau wie andernorts auch, die Abhängigkeit vom richtigen Maß an Niederschlägen. Ein Mangel, aber auch ein Übermaß an Regen kann sich katastrophal auf die Ernteerträge auswirken. So ist es kein Wunder, dass der Regengott Shak von den Maya mehr als jeder andere Gott verehrt wird. Er wird meist als Reptil mit einer charakteristischen Schnauze und langen gebogenen Fangzähnen dargestellt, die an den Seiten seines sonst zahnlosen Mundes herabwachsen. Trotz seines abschreckenden Äußeren ist Shak ein wohlwollender Gott, der es gut mit den Menschen meint. Nach dem Glauben der Maya zieht er das Wasser in den Himmel und lässt es als Regen wieder herabfallen. Doch wehe, Shak ist verärgert. Dann schlägt er mit seiner Steinaxt zu und erzeugt gewaltige Blitze, um über die Menschheit zu richten. Die Aufgabe, die Götter, insbesondere Shak, bei Laune zu halten, obliegt neben dem Gottkönig insbesondere den Priestern. Aber sie sind nicht nur dafür da, den Göttern zu opfern und ihnen zu Ehren Riten wie das Ballspiel zu zelebrieren, sondern sie fungieren auch als Kalender- und Astrologenpriester. In dieser Eigenschaft bestimmen sie die besten Tage für Aussaat, Ernte, Krieg und Herrscherwechsel. Als Herren der Zeit beherrschen sie ein kompliziertes Zahlensystem, das dem der europäischen Antike weit überlegen ist. Sie zählen die Einer nicht bis zur 9 durch, sondern bis zur 19, um dann in 20er Reihen weiterzurechnen. Außerdem verfügen die Maya bereits über die Zahl 0, eine mathematische Erfindung, die die Römer noch nicht kennen und die erst im ausgehenden Mittelalter aus dem Orient nach Europa kommen wird. Ohne die 0 aber ist jede Form komplexer Mathematik unmöglich. Auf Basis dieser Zahlenlehre stellen die Priester der Maya astronomische Beobachtungen an, denn ihre ganze Weltanschauung, ihre Religion ist untrennbar mit den Himmelsbewegungen verknüpft. Daher zeichnen sie den Verlauf der Gestirne, die Bewegungen von Sonne und Mond ganz genau auf. Schließlich sind sie in der Lage, sogar Sonnen- und Mondfinsternisse, die die Menschen der europäischen Antike in Angst und Schrecken versetzen, präzise vorauszusagen und zu erklären. Die gelehrten Priester erstellen auf Basis ihrer Beobachtungen zwei Kalender. Einen heiligen Kalender, den sogenannten Zolkin, der aus 260 Tagen besteht und dessen einzelne Tage Gottheiten symbolisieren, und einen Sonnenkalender, Haab genannt, um Vorhersagen für das aktuelle Tagesgeschehen treffen zu können. Der Haab-Kalender ist mit unserem Kalender vergleichbar und besteht aus 365 Tagen. Die Priester verknüpfen die beiden Kalender miteinander, um die Qualitäten eines jeden Tages möglichst präzise bestimmen zu können. Nach der Aussage der Priester richtet die Maya-Gesellschaft ihre Aktivitäten für diesen Tag aus. Wann ist es günstig zu pflanzen, wann zu ernten? Wann soll man in den Krieg ziehen? Wann opfern? Wann soll ein neuer Herrscher intronisiert werden? Das mathematische Wissen der Maya ist aber nicht auf die Elite beschränkt. Auch Händler bedienen sich der Mathematik und verwenden Kakaobohnen als Recheneinheiten. Sie verwenden nur drei Symbole: Muschel, Punkt und Strich. Die 0, die 1 und die 5. Dieses System ist einfacher und effektiver als das zeitgleiche der Römer, die 7 Symbole, aber keine 0 kennen. Komplizierte Zahlen drücken die Maya-Händler mit Hilfe der Positionen der Muscheln, Punkte und Striche aus. Sie kennen bereits eine Form der Stellenschreibweise. Die Maya der klassischen Zeit benutzen im Alltag das zur damaligen Zeit weltweit fortschrittlichste und ausgeklügelste mathematische System, das in seinen Prinzipien denen der modernen Mathematik gleicht. Die Maya sind aber nicht nur Rechenkünstler, sondern auch Schreiber. Etwa seit Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus bedienen sich die Schreiber in den Maya-Zentren im Tiefland einer komplizierten Hieroglyphenschrift. Auf den ersten Blick wirken die Zeichen der Maya, die sie meist in Steinritzen oder auf Keramik aufmalen, sehr kompliziert. Ähnlich wie die ägyptischen Hieroglyphen sind auch die Schriftzeichen der Maya sehr bildlich. Etwa 1000 Zeichen bilden Tiere, übernatürliche Wesen, Körperteile und Objekte des alltäglichen Lebens ab. Nahezu alle Zeichen lassen sich einer von zwei Kategorien zuordnen. Entweder es handelt sich um Logogramme, also Wortzeichen, oder um Silben. Beide kommen in einer Vielzahl variierender Formen vor und können durch andere, in ihrer Aussage äquivalente Zeichen, ersetzt werden. Das macht die Maya-Schrift extrem kompliziert und schwer lesbar. Großartige Bauten, beeindruckende Fresken und Stelen, ein funktionierender Fernhandel, astronomische Kenntnisse, die es ermöglichen, den Verlauf der Gestirne en Detail vorauszusagen und zwei Kalender zu errechnen, ein ausgefeiltes mathematisches System, das bis in die Schicht der Händler hinein beherrscht wird, und eine Schrift, die es möglich macht, Vergangenes festzuhalten und im Alltag miteinander zu kommunizieren. Zu Recht werden die Maya häufig als die Griechen Amerikas bezeichnet. Gemeint ist damit eine Gemeinschaft, die gewaltige Leistungen in Wissenschaft, Kunst und Kultur vollbringt, ohne je zu einer staatlichen Einheit gelangt zu sein. Aber warum verschwinden die prosperierenden Stadtstaaten der klassischen Maya-Zeit um 900 nach Christus plötzlich von der Bildfläche? Der plötzliche Untergang der Maya-Kultur gehört noch heute zu den großen Geheimnissen der Geschichte. Man vermutet, dass mehrere Phänomene zusammenkamen. Unruhen im Innern, zunehmende Rivalitäten zwischen den einzelnen Stadtstaaten, die den Fernhandel zum Erliegen brachten, und Kriege, die große Teile der Bevölkerung auslöschten. Auch das Eindringen fremder Stämme auf die Halbinsel Yucatan ist sicherlich mit ein Grund, weshalb die prächtigen Städte aufgegeben und verlassen wurden. Manche Forscher führen auch Umwelteinflüsse wie ausgedehnte Trockenperioden an, die zu Hungersnöten und Seuchen führten, wenn es darum geht, das Ende dieser faszinierenden Hochkultur zu ergründen. Die Ursachen für den Untergang der Maya sind so rätselhaft wie die Maya selbst und verbleiben, wie viele Details ihrer faszinierenden Kultur, für immer im grünen Dunkel des mittelamerikanischen Regenwaldes. Auch wenn die großen Stadtstaaten im Tiefland untergehen, existieren die Maya als ethnische Gruppe weiter, bis die ersten Europäer zu Beginn des 16. Jahrhunderts mittelamerikanischen Boden betreten. Was der Dschungel nicht geschafft hat, erledigen die spanischen Konquistadoren. Nicht nur die durch die Europäer eingeschleppten Krankheiten dezimieren die Maya-Population empfindlich, die Eroberer zerstören auch noch die letzten Zeugnisse der einst stolzen Hochkultur auf der Halbinsel Yucatan, darunter zahlreiche kostbare Kodizes, die uns sicherlich einige der heute noch offenen Fragen hätten beantworten können. Nur 4 dieser Kodizes haben den Eifer der spanischen Missionare überlebt und zeugen von der Welt der Maya und den großen kulturellen Leistungen, die sie in den Urwaldstädten Mittelamerikas vollbrachten. Während die Maya ihren Göttern gigantische Pyramiden bauen, erschüttern im spätantiken Europa blutige Christenverfolgungen das Römische Reich. Begonnen hat alles im 1. Jahrhundert nach Christus unter Kaiser Nero, der die Christen für den Brand Roms verantwortlich macht. Aber auch seine Nachfolger meinen es nicht gut mit der jungen Religion. Vor allem während der systematischen Verfolgungen unter Domitian und Diokletian im 3. Jahrhundert verlieren Tausende ihr Leben. Mit der Regentschaft Konstantins des Ersten, auch der Große genannt, sind diese Jahre des Schreckens endlich vorbei. Unter seiner Herrschaft tritt das Christentum einen Siegeszug an, an dessen Ende es eine der fünf großen Weltreligionen sein wird. Doch nicht nur im religiösen Bereich leistet Konstantin Entscheidendes. Auch politisch ist er einer der bedeutendsten römischen Kaiser. Der Widerspruch zwischen Toleranz, Frieden und Nächstenliebe auf der einen, der religiösen Seite, und militärischer Gewalt, Machtgier und Skrupellosigkeit auf der anderen, der politischen Seite, prägen das Leben und die Politik des ersten christlichen römischen Kaisers.